Mesdames et messieurs les députés et les sénateurs, ce que je vous propose, c'est le mouvement. Ayons le courage de changer. Habt Mut zur Veränderung. In der ersten formellen Rede eines Präsidenten seit 1848 wollte Nicolas Sarkozy Senatoren und Abgeordnete auf Reformkurs einschwören. Gerade wegen der Krise zur Vermeidung von Stillstand und sozialer Ausgrenzung müsse Frankreich zukunftsfähig gemacht werden. Ich werde dem schwerwiegenden Problem der öffentlichen Defizite nicht ausweichen, aber ich werde keine Austeritätspolitik betreiben, weil die stets gescheitert ist. Und ich werde auch nicht die Steuern erhöhen, weil dadurch das Ende der Krise hinausgezögert würde. Gleichzeitig versprach Sarkozy Investitionen in zukunftsträchtige Industrien, gelobte ein Jahr Lohnfortzahlung und Umschulungsmaßnahmen für jeden wegen der Krise entlassenen Arbeitnehmer und generell ein Festhalten am französischen Sozialmodell, dem einer menschlichen Globalisierung. Frankreich hätte Reformen verschlafen, sei überbürokratisiert und hätte nicht genug in die Zukunft investiert. Das soll sich endgültig ändern, der eingeschlagene Reformweg fortgeführt werden. Der Verschwendung will der Präsident ein Ende setzen, das allein dürfte aber kaum genügen, um das Ausufern der Defizite zu begrenzen. Die Neuverschuldung wird dieses Jahr bei 140 Milliarden Euro, das sind 7% des Bruttosozialproduktes und mehr als das Doppelte der unter den Maastrichter Stabilitätskriterien erlaubten liegen. Wenn das Defizit die Folgen der Krise abmildert, so ist dies jedoch für den Präsidenten akzeptabel, der gestärkt durch den Europawahlerfolg mit neuem Elan und neuer Mannschaft an die Arbeit gehen will. Mercredi avec le Premier ministre, nous procéderons à un remaniement du gouvernement. Am Mittwoch werden wir mit dem Premierminister die Regierung umbilden, deren erste Aufgabe wird es sein, Prioritäten festzulegen und über eine Staatsanleihe nachzudenken. Et à la mise en place d'un emprunt pour les financer. Durch den Abgang von Justizministerin Dati und Landwirtschaftsminister Barnier ins Europaparlament müssen mindestens 2 Posten neu besetzt werden. Die Gerüchteküche spricht jedoch von mehr. Mit einer Staatsanleihe sollen also Zukunftsinvestitionen finanziert werden. 3 Monate lang soll über dieses Instrument mit den Sozialpartnern und verschiedenen Sektoren der Wirtschaft und Gesellschaft verhandelt werden, bevor deren Umfang und Ausrichtung festgelegt wird. Klar ist auch, dass vor allem in neue Umwelttechnologie investiert werden soll. Darüber hinaus ist eine Steuer- und Sozialreform angedacht. Die Einführung einer CO2-Steuer scheint sicher. Bei der Gesundheits- und vor allem der Rentenreform dürfe es keine Tabus, auch nicht das der Anhebung des Renteneintrittsalters von derzeit 60 Jahren geben. Präsident Sarkozy nutzte die historische Stunde in Versailles auch, um sich erneut zum Thema Laizität und speziell zur zuletzt heiß diskutierten Frage der Burka zu äußern. La Burka, ce n'est pas un signe religieux. Die Burka ist kein religiöses Zeichen, sondern eines der Unterwürfigkeit der Knechtschaft. Ich sage es förmlich, sie wird auf französischem Gebiet nicht willkommen sein. Mit seiner Rede hat Sarkozy die Prioritäten für den Rest seiner Amtszeit aufgezeigt und nach der Verfassungsänderung unterstrichen, wer der eigentliche Chef der Regierung ist. Grüne und Kommunisten hatten die historische Veranstaltung boykottiert. Sie wollten nicht zu Klakören eines Sonnenkönigs Sarkozy werden. Die Sozialisten hatten zwar teilgenommen, aber die anschließende Debatte gemieden, denn an der hat der Präsident nicht teilgenommen. So weit ging die Verfassungsänderung nicht.